Es war das lange Sterben des Islam Karimov. Bereits zu Beginn der Woche gab es Gerüchte, dass der Herrscher Usbekistans tot sei. Dann wurde das Ableben aber dementiert. Am Freitag kondolierte der türkische Premier, die usbekische Regierung aber tat so, als würde Karimov noch leben. Am Freitagabend kam es dann zu einer weiteren Verwirrung, als es in den russischen Nachrichten hieß: Widersprüchliche Informationen gibt es zurzeit über den Tod des usbekischen Präsidenten. Die russischen offiziellen Nachrichtenagenturen melden, dass Karimov verstorben sei. Aber der Pressedienst des Präsidenten erklärte, es habe von Seiten des Ministerkabinetts keine offizielle Mitteilung dazu gegeben. Nach außen versuchte die usbekische Führung bis zum Schluss Normalität zu demonstrieren, was darauf schließen ließ, dass hinter den Kulissen ein erbitterter Machtkampf um die Nachfolge stattfand. Der Diktator hatte keinen Nachfolger ausgesucht, mit seinen beiden Töchtern hatte er sich überworfen. Pavel Gusev, der Chefredakteur der Zeitung Moskowski Komsomolitz, meint: Zurzeit streiten sich alle über die zukünftigen Posten in der Regierung. Es geht darum, Konkurrenten aus der Familie des Präsidenten auszuschalten. Innenpolitisch wird sich für das 30-Millionen-Volk wenig ändern. Auch der neue Staatschef wird voraussichtlich mit diktatorischen Mitteln regieren. Vermutet wurde bereits in den letzten Tagen, dass der bisherige Ministerpräsident Shavkat Mirziyoyev die Macht an sich reißen wird. Als Übergangspräsident hat er die besten Chancen, gewählt zu werden, wobei der Ausgang einer anstehenden Präsidentenwahl eigentlich schon feststeht. Man kann davon ausgehen, dass das Ergebnis manipuliert wird. Eine Menschenrechtlerin in Taschkent: Heute Morgen haben wir Meldungen bekommen, dass unter Teilen der Bevölkerung schon so etwas wie Panik herrscht, weil der bisherige Ministerpräsident an die Macht kommen könnte. Er ist einer der gewalttätigsten und korruptesten Beamten in der usbekischen Regierung. Natürlich ist er kein Demokrat. Es gibt Gerüchte, dass er ein gewalttätiger, repressiver Mensch sein soll. Usbekistan ist die bevölkerungsreichste zentralasiatische Republik mit 32 Millionen Einwohnern. Besonders im dicht besiedelten Ferganatal gibt es eine stark islamische Gruppierung, die mit dem sogenannten Islamischen Staat zusammenarbeitet. Ebenfalls bestehen Beziehungen zu den Taliban. Usbekistan grenzt an Afghanistan. Für Russland ist es wichtig, dass in Usbekistan eine gewisse Form von Stabilität herrscht. Das Land gilt als enger Verbündeter in Zentralasien. Während westliche Staaten zum Beispiel kritisierten, dass Karimov auf Demonstranten in der Stadt Andijan im Jahre 2005 schießen ließ, dabei kamen mehrere hundert Menschen ums Leben, hat Moskau dieses Massaker stets geleugnet und als westliche Propaganda abgetan.